الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Alabamas, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, es geht uns heute einen Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, in dem er Folgendes gesagt hat. Und ihr wisst, Anas gehört zu denjenigen, die lange gelebt haben, die ungefähr 90 Jahre alt geworden sind. Das heißt, er redet von einer Zeit, in der die meisten Sahaba radiallahu anhum längst verstorben sind und nur noch vereinzelt welche übrig sind. Er sagte sinngemäß, ihr begeht Taten, die in euren Augen feiner als ein Haar sind. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachteten wir sie als vernichtende Sünden. In einer anderen Version als große Sünden. In einer anderen Version, wir betrachteten diese Taten als die vernichtenden Sünden. Die Ahl-Sunnah al-Jama'a glaubt, dass die Sünden von unterschiedlicher Intensität sind. Es gibt große Sünden, es gibt kleine Sünden. Und auch unter den Großen gibt es die Größten der Großen und die weniger Großen. Die Sünden, liebe Geschwister, die vernichtend sind, das heißt die großen Sünden oder die vernichtenden Sünden allgemein, sind von zweierlei Art. Entweder weil sie selbst vernichtend sind, aufgrund der Gewaltigkeit der Sünde. Das ist eine schwere Sünde. Allah Azza wa Jal verabscheut sie mehr als etwas anderes, mehr als eine andere Sünde. Aber es kann auch sein, dass die Sünde deswegen vernichtend wird, weil aufgrund dass sie nicht alleine vorkommt, sondern im Zusammenhang mit anderen vielen Sünden. Und schauen wir uns zwei Beispiele in der Eile an. Ein Beispiel, stellt euch vor, jemand möchte Allahs Zufriedenheit erlangen. Er möchte, dass sein Herr mit ihm zufrieden ist. Dann muss er natürlich auch ein Mittel wählen, um zu dieser Zufriedenheit zu gelangen. Und das Mittel, das er wählt, wird nicht dadurch halal, weil sein Ziel halal ist, sondern das Mittel, das er wählt, muss ebenfalls halal sein. Er darf nicht was Verbotenes machen, um zu einem Halal-Ziel zu kommen. Das macht keinen Sinn, denn dann würde er gleichzeitig was Erlaubtes machen und gleichzeitig was Verbotenes machen. Das funktioniert nicht. Deswegen, stellt euch vor, ein Muslim will eine Moschee bauen. Und diese Moschee ist zweifellos, um die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal zu erlangen. Aber gleichzeitig, Gott bewahre, leiht er sich Geld von einer Bank, um Zinsen zurückzubezahlen, was absolut verboten ist und zu den vernichtenden Sünden gehört. Würde jemand sagen, das macht Sinn? Würde jemand sagen, dass diese Person Verstand besitzt? Gerade eben hat er noch gesagt, er möchte Allahs Zufriedenheit erlangen. Im gleichen Atemzug sagt er, ich wähle etwas Verbotenes, um diese Zufriedenheit zu gelangen. Sie sehen diese Sünden feiner als ein Härchen. Aber in Wirklichkeit gehören sie zu den vernichtenden Sünden. Dieser Hadith, liebe Geschwister, weist auch darauf hin, dass eine Sünde, Gott bewahre, wenn sie einmal dein Herz erobert hat, eingenommen hat, sich wie ein Virus verteilt hat in deinem Herzen, dann, liebe Geschwister, hat das einen Einfluss auf die Denkweise dieser Person. Das heißt, diese Person wird plötzlich eine andere Meinung haben. Er wird sagen, ja, aber ich sehe das anders. Er wird sagen, aber meine Meinung ist, ich bin da nicht so streng. Du siehst die Sache zu streng, sieh das mal ein bisschen lockerer, zum Beispiel. Oder wir haben das aber nie so damals gemacht, in unserer Kultur ist anders. Das heißt, er bekommt plötzlich, Gott bewahre, sein Herz wird verändert. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat darauf deutlich hingewiesen, in einer Ayah, die von manchen Gelehrten so interpretiert wird, wo es heißt in Surat al-Anfal, und wisset, hier geht es in der Ayah geht es darum, dass Allah azza wa jal uns anordnet, was zu tun. Und dann kommt die Person und macht es nicht. Er bekommt jetzt die Möglichkeit, diese Sache umzusetzen, aber er macht es nicht. Allah warnt und sagt, und wisset, dass Allah den Menschen von seinem, wortwörtlich heißt es, den Menschen von seinem eigenen Herzen trennen kann. Gemeint ist, dass er ihn davon abbringen kann, das zu machen, was er eigentlich machen wollte in seinem Herzen. Später, jetzt will er es gerne machen, aber er sagt, ich kann es nicht, ich mache es später und weiß nicht was. Später, Gott bewahre, er wird nicht mehr dazu imstande sein. Warum? Weil sein Herz will diese Sache gar nicht mehr machen. Und diese Sache ist deutlich im Koran al-Karim. Sehr deutlich. Denn jemand, der seinem Gesandten, der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwiderhandelt, dessen Herz schweift ab. Durch die Sünde schweift es ab. Denn derjenige, der Allahs Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber ungehorsam ist, der kränkt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich wirklich kränkt er sich selbst. Aber er kränkt den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Das lesen wir deutlich in Surat As-Saff, wo Moses sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Volk sagte, O meine Leute, warum kränkt ihr mich, wo ihr doch wisst, dass ich der Gesandte Allahs zu euch bin? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, als sie abschweiften, sorgte Allah dafür, dass ihre Herzen ebenfalls abschweiften. Als sie abschweiften, sorgte Allah dafür oder ließ Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen abschweifen. Und umgekehrt genauso, damit wir inshallah ta'ala immer zwischen der Angst und der Hoffnung leben, umgekehrt gilt das Gleiche. Derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gehorcht und derjenige, der an Allah azza wa jal glaubt, dem wird Allah sein Herz leiten. Allah sagt im Koran al-Karim, und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz. Der erkennt die Wahrheit als Wahrheit. Wenn man ihm sagt, bete, er sagt, du rufst mich was Gutem auf, ich bete mit dir. Wenn man ihm sagt, geh zu Hajj, du hast die Möglichkeit, er sagt, selbstverständlich, gehe ich. Das ist ein Herz, das von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet ist. Es ist empfangsbereit für jede Aufforderung zum Guten. Und ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala im Koran sinngemäß oder parabisch, wa in tuti'uhu tahtadu, das heißt, wenn ihr ihm gehorcht, zum Beispiel dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr ihm gehorcht, dann werdet ihr recht geleitet sein. Das ist eine Versprechung von Allah azza wa jal. Deswegen, liebe Geschwister, und damit beenden wir inshallah ta'ala, auch wenn es noch viel dazu zu sagen gäbe, zu den gewaltigsten Formen des Dua gehört dasjenige Dua, Bittgebet, das Allah im Koran al-Karim uns beigebracht hat zu sagen, als er sagte, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Unser Herr, lass unsere Herzen, nicht abschweifen, nachdem du sie recht geleitet hast. Lass unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du sie recht geleitet hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen festigen auf dem Iman. Möge Allah azza wa jal sie erfüllen mit seinem Licht und mit dem Licht der Rechtleitung. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer den richtigen Weg zeigen und uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Falschheit als Falsches erkennen lassen. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und deswegen bitten wir ihn da auch darum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka.